merk, wie du aufstehst und dich den Wellen nährst. Mein Kopf sonst voll Bilder von Trümmern und Regen, doch grad ist es still. Nur du und das Meer, ich merk, wie es mich auffrisst. Diese Welt macht mich ernst. Versuch mich zu betäuben, nehme Zeug, das mir neu ist. Doch nur du schaffst es, mich zu wärmen. Ist's nicht wunderlich, dass die Welt so viel bunter ist? Immer wenn du mich küsst, immer wenn du mich küsst, immer wenn du mich küsst. Und ich hab keine Ahnung, nein, ich mach nicht auf groß. Ich schrei nur meinen Namen und brenn bis zum Tod. So viel Menschen da draußen, die die Sonne nicht sehen. Ich schwör, wenn du jetzt nicht da wärst, wär ich einer von denen. Ich hab mir aufgeschworen, dass ich nie von dir geh. Egal wie fucking tief ich auch fallen könnte, ne. Ich mach das nicht, will das nicht, ich könnt so nicht leben. Ich geh durch dieses Leben nicht ohne dich. Ist es nicht wunderlich, dass die Welt so viel bunter ist? Immer wenn du mich küsst, immer wenn du mich küsst, immer wenn du mich küsst. Auch wenn's keine Wunder gibt und die Welt oft so dunkel ist, ist mein Herz voll mit Glück. Immer wenn du mich küsst, immer wenn du mich küsst. Von Morgen zu Morgen, von Morgen zu unglaublich still. Die Welt plötzlich bunter ist. Immer wenn du mich küsst, immer wenn du mich küsst, immer wenn du mich küsst.